daily luck till we finally struck bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. Cheese, Adam! The day we find Ponderosa Plain. Here in the West, we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's got a fight with me. Bonanza? Finde ich dufte. Am besten gefällt mir Hoss und Little Joe. Na, ich finde Bonanza ganz klasse. Prima. Ja, nichts einzuwenden. Ganz gut, bloß zu wenig Schießereien. Das müssen mehr sein. Ja. Finde ich auch. Und auch Keilereien. Früher war der Adam so mein Schwarm und jetzt der Little Joe, weil er so niedlich immer lacht. Mir gefällt am besten der Hoss und der Little Joe. Ich sehe sie mir praktisch fast jedes Mal an. Ich finde, es ist mehr eine Familiengeschichte als alles andere. Mir gefällt es ganz gut, bloß ist es manchmal wiederholt sich das. Aber trotzdem gefällt es mir ganz gut. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold. Die Bonanza-Story. Auf Spurensuche im tugendhaften, milden Westen. Tag für Tag, Nacht für Nacht, kämpfend Hand in Hand. Tag für Tag, Nacht für Nacht, bauten wir das Land. Als das Land ein freies Land Bonanza, kamen sie durch die Prärie, tausend und noch mehr. Bonanza, also ganz groß, wir eilen, dass wir zur Zeit kommen. Ja. Bonanza lieben wir, es doch so unsere Masche. Ja, und, ja, ist sehr schön. Der Ben, das ist so unsere Kragenweite. Unsere Bonanza? Ja, eine Fernsehsendung. Ja, und wie gefallen Ihnen die deutschen Sprecher, die den Amerikanern Stimmen geben? Die gefallen mir gut. Natürlich, sehe ich mir immer an. Ja. Am liebsten gefällt mir der Hoss. Bonanza, ja, kennen wir. Ja. Als Fernsehsendung. Sehen Sie diese Sendung sehr häufig? Ja, jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Wollen Sie mir auch noch verraten, welcher Schauspieler gefällt Ihnen am besten? Ja, wie heißt Little Joe. Little Joe sagt die Mutter. Und was sagt Vater? Ja, ich auch. Das ist meine Lieblingssendung im Fernsehen. Die Kartreit von der Ponderosa. Jeden Sonntag 7.25 Uhr. Ich habe den Lorne Greene auf Englisch gehört, also seine Originalstimme. Ist fast und ich original. Muss sagen, genau, ja, sehr gut. Na sicher kennen wir Bonanza, Ben Kartreit. Ja. Ist doch Ehrensache. Ja. Die lieben wir doch alle. Einzig Rekord ist so gut wie Gold, Bonanza. Nächtelang die Trommel sang, die Lieder der Prärie. Unser Recht ist gutes Recht, Bonanza. Und unser Land ist gutes Land, das verlässt. Millionen Fernsehgeräte stehen in bundesdeutschen Wohnstuben. 60% davon, sagen die Meinungsforscher, sind am Sonntagnachmittag eingeschaltet. Um 17.25 Uhr, wenn im zweiten deutschen Fernsehen Bonanza beginnt. Das sind so viel wie beim Blauen Bock. Und es sind mehr als beim Wort zum Sonntag und dem internationalen Frühschoppen zusammengenommen. Keine Serie ist so ausdauernd produziert worden wie Bonanza. In den USA läuft sie seit 10 Jahren. Mehr als 500 Mal ist sie von NBC auf Kanal 4 ausgestrahlt worden. Insgesamt 79 Länder haben sie importiert. In der Bundesrepublik war sie 100 Mal zu sehen. Bis jetzt. Bonanza, schrieb die Washington Post schon 1966, ist die populärste Fernsehserie der Welt. Bonanza nannte man in Amerikas Westen eine besonders ergiebige Goldmine. Es war ein treffender Einfall, diesen Namen für die Fortsetzungsgeschichte zu verwenden. Fernsehbonanza erwies sich als Goldgrube für alle Beteiligten. Für einen Autokonzern, der die Serie finanziert, für die Gesellschaft NBC, die sie ausstrahlt, für David Dortort, der sie erfand und produziert, und natürlich für die Schauspieler, die inzwischen von den Figuren, die sie darstellen, kaum mehr zu unterscheiden sind. Auf ihrer Ponderosa, der legendären Farm nahe der erfundenen Stadt Virginia City, in einem Nevada, das nie existierte, reiten und wohnen die frauenlosen Cartwrights. Vater Ben Cartwright, bürgerlicher Name Lorne Greene, der weise, gerechte Patriarch, reichster und angesehenster Rancher in weitem Umkreis. Also Joe, Hoss, was ist? Ich warte. Sohn Hoss Cartwright, alias Dan Blocker, groß und schwergewichtig, etwas tump wirkend, ungemein gutmütig. Mach dir keine Sorgen, Pa. Wir schaukeln das Ding schon. Außerdem ist unsere Gegend seit Monaten sehr ruhig. Es wird schon nichts passieren. Jüngster Sohn ist Little Joe, bürgerlich Michael Landon. Gehorsam wie die Brüder, wenn auch ein wenig hitzig, vorlaut, unüberlegt. Hey, Pa! Was meinst du, wie ein Sheriffstern auf meiner Männerbrust wirken würde? Sohn Nummer 3 schließlich, Adam, Schauspielername Pernell Roberts. Besonnen, zurückhaltend, studiert, gut aussehend. Wofür es doch manchmal gut sein kann, wenn man ein Kavalier ist. Colonel Roberts wurde nach 6 Jahren, trotz Superhonorar und guter Worte, familienflüchtig und weigerte sich, weiter mitzuspielen. Über diese nationale Tragödie wird noch zu klagen sein. Zu den Cartwrights gehört natürlich eine Menge wechselndes Personal. Sheriffs und Cowboys, Gauner und Gangster, gute Nachbarn, böse Nachbarn, die Bewohner der Stadt Virginia City, viele Rinder und Pferde, sowie gelegentlich ahnungslose Mädchen, die sich vergebens Hoffnung auf einen der Cartwright-Söhne machen. Aber nach 50 Minuten ist die Welt wieder in Ordnung auf der Ponderosa. Dauert Bonanza in Deutschland, 60 in den USA. Nicht, dass die Fans hierzulande um wilde Schießereien oder Verfolgungsjagden zu kurz kämen. Was man ihnen vorenthält, sind die Commercials, Reklameeinlagen, mit denen das amerikanische Fernsehen finanziert wird. Sie unterbrechen den Film vorzugsweise dann, wenn es aufregend wird. So werden die Zuschauer in Spannung gehalten und daran gehindert, etwa abzuschalten, weil ihnen ein bestimmter Hundefutterfabrikant oder dessen Werbesprüche nicht zusagen. Tatsache ist, dass der Erfolgsritt der Cartwrights durch keine Reklame zu stoppen war. Man hat in Amerika gelernt, darüber hinwegzusehen und zu hören. Und in den reklamefreien Bonanza-Importländern gehören die Cartwrights auch längst zur Sonntagsfamilie. Jeder kennt Ben und Co. Jedermann weiß, was Bonanza ist. Bonanza. Was ist das? Ja, ich frage Sie. Na, wie soll man das erzählen? Ich weiß es nicht. Bonanza. Ja, das ist, glaube ich, irgendeine Wirtschaft in der Ullandstraße. Was haben Sie denn Schönes? Kennen Sie Bonanza? Bonanza? Nö, also ich kenne keine Bonanza. Ich habe auch noch keine gefunden. Bonanza, ja, kenne ich sehr gut. Wie finden Sie es? Oh, ist ein guter Sänger gewesen. Schade, dass er schon tot ist. Ja? Also ich habe ihn sehr gerne gesehen. Kennen Sie Bonanza? Bitte? Kennen Sie Bonanza? Finanz? Bonanza? Nein, kenne ich nicht. Bonanza. Wer? Kennen Sie Bonanza? Ja, einen Ausdruck habe ich gehört. Aber im Augenblick weiß ich nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Nicht zu glauben. Wie ist das möglich? Heute, im Jahre 10 des Bonanza-Zeitalters, Leute, die nie dabei waren, die nie mitgebankt und mitgefühlt, nie aufgeatmet haben, wenn Familie, Recht und Ehre der Cartwrights wiederhergestellt waren. Ist Ihnen noch zu helfen? Versuchen wir es mit einer Vorführung in geraffter Form. Sozusagen ein, Bonanza-Kompress. Die Spur führt zur Ponderosa, oder? 2 Sheriffs zu viel. Ich kann nur unser Sheriff Coffee seinen Amtsgaul antreiben. Hey, Sheriff, immer noch im Dienst? Ja. Gut, dass ich euch hier erwische. Da brauche ich nicht erst zur Ponderosa zu reiten. Na, Sheriff, wo brennt's denn? Hat wieder einer ein müdes Rind geklaut oder macht das neue Mädchen im Saloon Schwierigkeiten? Joe, die ist gar nicht so übel. Scheint was Besseres zu sein. Siehst du, Joe, was Besseres. Also nichts für dich. Das Mädchen riecht nach Kragenweite Größe Adam. Moment, Adam, wenn du... Holt mal Luft, Jungs. Der Sheriff hat sicher mehr auf Lager als der Lohnklatsch. Ja, das kann man wohl sagen. Also, hört mal zu, Freunde. Ich habe eben einen Brief gekriegt, dass ich morgen nach Frisco fahren soll. Der Gouverneur will einen Lagebericht und außerdem ein paar neue Gesetzesvorschläge mit den Sheriffs durchsprechen. Viel Vergnügen, Coffee. Brauchen Sie nicht einen Reisebegleiter? Nein, aber einen Sheriff. Für Virginia City. Wie war das eben? Na ja, für die Woche, die ich weg bin, muss einer meinen Job übernehmen. Und da dachte ich, dass vielleicht Ben... Unmöglich, Coffee, das kann ich nicht machen. Ja, aber du bist der Einzige, vor dem die Burschen hier Respekt haben. Danke für die Blumen, aber du weißt genau, wie sich die Leute das Maul zerreißen werden. Schon wieder Cartwright. Genügt nicht, dass er die größte Ranch hat? Jetzt will er auch noch Sheriff spielen, um ganz Virginia City in die Hand zu kriegen. Aber Ben, das ist doch... Eine klare Entscheidung, Coffee, ohne mich. Tja, dann weiß ich auch nicht. Wie wär's, Pa, wenn Joe und ich den Job übernehmen? Zwei Sheriffs wiegen mehr als einer. Mit deiner Hilfe genau 3,5 Zentner. Nicht schlecht, Hoss. Ihr beide würdet das Ding schon schaukeln. Einverstanden, Ben? Na ja, so meinetwegen. Auf der Ponderosa ist zurzeit ein bisschen Ruhe und... Die kleinen 18 Stunden Tagesarbeit bewältigt er im Spiel. Zu gütig. Abgemacht, Jungs. Hoss und Joe kommen gleich mit in die Stadt zur Vereidigung. Wiedersehen, Ben, und schönen Dank. Viel Vergnügen im Frisco, Coffee. Jungs, macht keine Dummheit. Jetzt verbringen wir den Abend doch in Virginia City. Aber nicht im Saloon, Sheriff Joe. Abwarten, Sheriff Hoss. Ich muss doch meinen Stern begießen. Was reizt die Hauptdarsteller in Bonanza zu spielen? Unter anderem natürlich der Verdienst. Der ehemalige Lehrer Dan Blocker, das ist Hoss, auf die Frage, warum er das Klassenzimmer mit dem Studio vertauscht hat. Geld. Ich musste meinen Lebensunterhalt verdienen. Lon Green, der alte Ben. Damals, 1959, wurde ich gefragt, ob ich an einer Fernsehserie interessiert sei. Und ich sagte, yeah, unter drei Bedingungen. Eine erfolgreiche Serie, eine Hauptrolle und eine Menge Geld. Ähnlich Michael Landon, der kleine Joe, zu einem Reporter, Bonanza sei zuerst Gelderwerb. Die Gage pro Film macht aber längst nur mehr einen Teil ihrer Einnahmen aus. Neben den Dreharbeiten betätigen sie sich bei Rodeo-Veranstaltungen, bei Eröffnungen von Warenhäusern und Nachtclubs, bei Schallplattenaufnahmen etc. etc. Vor allem aber verdienen sie erheblich an dem Geld, das sie seit Jahren investiert haben. Fest steht, dass sie alle Millionäre sind. Wenn Lon Green sich zum Lunch niedersetzt, berichtet ein Reporter der New York Times, kommen Worte wie 1,5 Millionen Dollar oder 16 Quadratkilometer in der Nähe von Bakersfield vom Tisch herübergeweht. Green ist der geschäftstüchtigste der Cartwrights. Er hat als Manager seiner Besitztümer alle Hände voll zu tun. Vor Bonanza hatte er ganze 25.000 Dollar im Jahr verdient. Heute wickelt er in den Drehpausen in einem komfortablen Wohnwagen seine Börsengeschäfte ab. Er hat sein Geld in Pfandbriefen und in Öl, in Aktien und Grundbesitz angelegt. Er hat 3 Autos und beschäftigt einen Geschäftsführer, einen Pressechef, einen Film- und Fernsehagenten, einen weiteren Agenten für persönliche Angelegenheiten, einen Fachmann für die Zuschauerpost und einen Privatsekretär. Er hat sich in Arizona eine Art Ponderosa gebaut, in der er aus Zeitmangel nur selten zu Gast ist. Sein Wohnhaus in Sherman Oaks bei Los Angeles mit Swimmingpool und einem 15 Meter langen Wohnraum ist eine 750.000 Dollar wert. Schon vor 3 Jahren wurde sein Gesamtjahreseinkommen von einem Washingtoner Zeitungsmann auf eine knappe Million geschätzt. Und nicht nur vom Schauspielen und Geldanlegen versteht er etwas. Auch als Sänger hat er es weit gebracht. Er singt, wenn es die Publicity erfordert, mit Kinderchören Frühlingslieder, meist aber Western-Songs. This land of mine is the home of the pine, Ponderosa. I know every tree far as I can see, Ponderosa. They were here for the pioneer, Ponderosa. Just one tree built a home for me, Ponderosa. With branches spread, they span the land like giants standing hand in hand. They dim the sun and tame the wind, take a lightning thrust, but they never give in. Here I'll stay till my judgment day, Ponderosa. Den Filmsöhnen geht es finanziell nicht viel schlechter als Lon Green. Sie haben sich bei der Anlage ihres Geldes von ihm beraten lassen und etliche Investitionen sogar gemeinsam getätigt. Denn Blockers Wochenverdienst dürfte heute, Gage und Renditen zusammengenommen, bei $30,000 liegen. Genau weiß er es nicht. Blocker im letzten Januar zu einem Reporter: Ich führe nicht genau Buch darüber, was ich verdiene. Das überlasse ich meinem Manager. Ähnlich Michael Landon, Besitzer unter anderem eines Bürohauses, einer Farm und Vizepräsident einer Fabrik für Sicherheitsgurte. Er fing bei Bonanza mit $500 wöchentlich an. Schon wenige Jahre später zog er angenehme Zwischenbilanz. Sicher, die Arbeit ist hart und manchmal ist es schwierig, etwas Neues in die Drehbücher zu bringen. Aber für uns alle ist die Ponderosa wirklich eine Art goldenes Land. Bonanza. So etwas passiert einem Schauspieler nur einmal im Leben, wenn er unwahrscheinliches Glück hat. Ich wäre schön blöd, wenn ich es nicht genießen würde. So gesprächig die Bonanza-Dynastie beim Thema Geld ist, so ungern antwortet sie auf Fragen nach ihren Geburtsdaten. Und je älter die Serie, desto wortkarger die Darsteller. Sie müssen dieselben bleiben, weil die Fernseh-Cartwrights immer dieselben bleiben. 1965 konnte man von Lorne Greene lesen, er sei 50. Heute schweigt er sich aus. Zunehmend misslich wird die Situation für den Jüngsten, der inzwischen graue Haare und 5 Kinder hat. Das Älteste, ein Adoptivkind, 18 Jahre alt. Er bleibt der kleine Joe, der unmündige Sohn seines Vaters Ben. Pernell Roberts, der Adam, beschrieb diese Familienkonstellation bei seinem Ausscheiden so: Ich habe Bonanza satt. Irgendwann wird mir einmal eine Autogrammjägerin sagen, ich, Adam, sei ihr Lieblingstyp. Und dann werde ich nicht widerstehen können zu sagen, Dankeschön, aber finden Sie es nicht etwas befremdlich, dass ich rund 40 Jahre alt bin und immer noch meinen Vater frage, Pa, was sollen wir jetzt tun? Die Darsteller, die vielen Drehbuchschreiber, die ganze riesige Produktionsmaschinerie von Bonanza sind Nutznießer und zugleich Opfer des immensen Erfolgs. Eine Mixtur, die ankommt, darf nicht verändert werden, bei Strafe niedrigerer Indexzahlen. Und da die besondere Cartwright-Familienstory sich als das Erfolgsgeheimnis erwies, muss man mit biologischen Hindernissen zurechtkommen, so gut es geht. Am besten, man ignoriert sie. Dass Bonanza im Laufe der Jahre fast nur noch Familien- und immer weniger Western-Story wurde, hat die einen verärgert, die anderen umso inniger mit den Cartwrights verbunden. Möchte mal sagen, die ist an sich nicht schlecht gebracht, ja. Nur die letzten Folgen, möchte ich sagen, sind ein bisschen nachgelassen, ja. Vor allen Dingen in der Spannung so, ja. Ich sehe es mir fast jeden Sonntag an, ja, aber es ist nicht mehr das, was mal war, ja. Wir sind alle traurig, dass er abgesetzt werden soll. Nein, ich finde das nicht so gut. Ich finde das schon ein bisschen, es ist immer dasselbe praktisch. Das ist gar keine Schießerei mehr oder so. Na, ich finde sie auch langweilig, zum Beispiel das Ben Cartwright, das ist wie Vaterperson, die sie uns immer serviert wird, zum Beispiel in der Bildzeitung und so. Und dann ist eben Ross Cartwright, der ist eben stark und primitiv in seinen Gedanken und so. Bei mir gefällt sie überhaupt nicht. Nee, das finde ich interessant und nett. Überhaupt alle Kinder wollen Bonanza sehen. Na, ja, finde ich ganz gut. Und naja, also. Wird langsam ein bisschen langweilig. Langweilig wegen, die machen ein bisschen zu viel Witze. Witze, also, dann wird es langweilig, mein Junge. Lieber ein bisschen mit. Also. Mehr Tote. Naja, das auch. Also, die bringen ein bisschen zu viel Witze drin. Die Sendung, also im Allgemeinen, ich sehe sie nicht so gerne. Sie kam mich eigentlich nicht so befriedigend wie also ein guter Western mit Jerry Cooper oder mit anderen Schauspielern, natürlich spannender wirken als diese kurze Serie Bonanza, ja. Ist eine nette Unterhaltungssache. Für erwachsene Kinder oder für Kinder in Erwachsene. Ja. Aber es ist nett, man möchte es nicht missen. Das ist mehr Kinderquatsch, das ist ja lustig und hat nichts mit dem Wilden Westen zu tun. Also es ist immer etwas Anregendes, Entspannung. Man braucht nicht allzu viel nachdenken und das ist das erfreulich an dieser Serie. Es gefällt mir gut und da warte ich schon immer drauf, so ein das. Na, ich finde, am Anfang war es nett, jetzt wird es immer trauriger. Es wird langweilig, es ist nichtssagend geworden. Ich bin kein begeisterter Zuseher vom Bonanza. Es ist Durchschnittsware. Klischees werden dann nur gezeigt, die noch nicht mal mit dem ehemaligen Wilden Westen übereinstimmen. Die Verdrängung der Wildwest-Atmosphäre war nicht der einzige Wandel in der Bonanza-Geschichte. Gewandelt hat sich auch Ben Cartwright. Lorne Greene. Als ich 1959 mit Bonanza anfing, war ich ein 65-jähriger Patriarch mit der Bibel in der einen und dem Gewehr in der anderen Hand. Man ließ mich so einen Feuer- und Schwefelkerl spielen, der Sätze brüllt wie Hölle, Donner und verdammt, ich verfluche dich in alle Ewigkeit. Ich ging zum Produzenten und sagte ihm, dass dieser Ben Cartwright, so wie ich ihn spielte, zu eindimensional war. Ich versuchte ihm klarzumachen, das Publikum kann sich mit einem Bibelfanatiker nicht identifizieren. Wir müssen den Burschen vermenschlichen, ihm Wärme geben, einen liebevollen Vater aus ihm machen, der sich Respekt durch die Kraft seiner Persönlichkeit verschafft. Ein normaler Produzent, so Greene, hätte sich niemals auf solche Diskussionen eingelassen. David Dortort aber, rühmen seine Hauptdarsteller, ließ manche Einwände gelten. Er verstand es offenbar, in seiner Mannschaft eine Art Teamgeist zu pflegen, der die monotone Arbeit erträglicher machte und Reibereien in Grenzen hielt. Andererseits hatte Dortort, der erste Hollywood-Autor, der es zum Spitzenproduzenten brachte, von Anfang an sehr genaue Vorstellungen von Bonanza, seiner ureigenen Erfindung. Gegenüber den NBC-Gewaltigen, die unbedingt mit einem großen Namen starten wollten, setzte er durch, dass die Serie mit 4 Unbekannten anlief. Vor allem aber beruhte die Auswahl der Hauptfiguren und ihr Verhältnis zueinander auf einer genauen Kalkulation. Bonanza war auch am Anfang keineswegs, wie oft gesagt wird, eine Western-Serie wie viele andere. Die Fernseh-Western-Helden vor den Cartwrights, Trams ohne Herkunft und Ziel, pflegten müßig durch die Lande zu reiten. Sie ließen sich hier und da auf einen Job, eine Schießerei ein, küssten gelegentlich ein Mädchen und ritten schließlich allein wie am Anfang dem Sonnenuntergang entgegen. Die Cartwrights hingegen, hat das Fernsehblatt TV Guide schon nach der ersten Bonanza-Saison herausgefunden, sind gebunden an Herkunft und Besitz, an die Familie und das amerikanische Land. Es ist nicht zu leugnen, dass dieses Gemeinschaftsgefühl eine enorme Wirkung in einer Nation hat, die vom Gedanken an Geborgenheit besessen ist. Darüber hinaus hat Bonanza das Leitbild der Vaterfigur gestärkt. Entsprechend fehlt die weithin übliche Gestalt der überlegenen, die Familie beherrschenden Mutter, der Mom. Bonanza ist das kräftige Gegenbild dieser weiblichen Überlegenheit. Und vor allem das dürfte der Grund dafür sein, dass sich viele Zuschauer so sehr damit identifizieren. Lorne Greene? Nach meiner Zuschauerpost zu urteilen, muss es in vielen amerikanischen Häusern an männlicher Liebe und männlicher Autorität fehlen. Produzent Dortort? Wir haben keine Moms in unsere Show eingebaut, wir sind Anti-Moms. Wir beschäftigen uns mit der Liebe zwischen 4 starken Männern. Die Charaktere dieser 4 Männer sind sorgfältig konstruiert. Jede Rolle zielt auf eine bestimmte Gruppe des Publikums, was die Entfaltungsmöglichkeiten der Darsteller erheblich einschränkt. Pernell Roberts vor Jahren: Ich komme mir vor, als ob ich ein Viertel einer Rolle spiele. Dass der Erfolg von Bonanza trotz dieser ausgetüftelten Dramaturgie im ersten Jahr gut, aber nicht überragend war, das hatte neben der anfangs überstrengen Figur des Ben nicht zuletzt technische Gründe. Die Serie lief zunächst, Starttermin war der 12. September 1959, am Samstagabend. Zur selben Zeit, da eine Konkurrenzgesellschaft den Perry Mason-Krimi ausstrahlte. Und gegen Perry Mason blieben die Cartwrights immer Zweite. Bonanza wäre beinahe eingestellt worden, aber es war die erste Fernsehserie, die kontinuierlich in Farbe gedreht wurde und NBC hatte auf die Farbe gesetzt. Als dann der Sendetermin auf Sonntag, 21 Uhr, verlegt wurde, war das Rennen gelaufen. Bonanza hat erheblich dazu beigetragen, dass sich in Amerika das Farbfernsehen durchsetzte. Bonanza half Millionen Farbempfänger verkaufen. Im vorigen Jahr sind in den USA zum ersten Mal mehr Farb- als Schwarz-Weiß-Geräte verkauft worden. Nämlich 5,8 gegenüber 5,5 Millionen. Jeder dritte amerikanische Haushalt sieht heute farbig fern. Bonanza ist seit September 1959 Woche für Woche gelaufen. Insgesamt wurden bis jetzt 340 Folgen produziert, Jedes Jahr kommen 34 neue hinzu. Im Sommer werden jeweils 17 wiederholt. Im Ausland setzte der Boom später ein, dafür umso nachhaltiger. 1965 gab der Produzent die mutmaßliche Weltgesamtzuschauerzahl mit 325 Millionen pro Woche an. Inzwischen sollen es maximal 400 Millionen sein, darunter in Ländern, die Bonanza gar nicht ausstrahlen. Das israelische Publikum wird von Ägypten aus bedient. Ein finnischer Sender reicht bis in die Sowjetunion. Die Cartwrights überall. Wie ist dieser weltweite Erfolg zu erklären? Produzent Dortort meint: Es ist eine Familienshow. Es ist eine Show, in der das Oberhaupt der Familie, der Vater, Fehler machen, aber nie seine Würde verlieren darf. Vor allem komme Bonanza so gut an, wegen des guten Humors und des heilsamen Spaßes. Und Lorne Greene sagt: Die Leute begeistern sich für Bonanza, weil es eigentlich gar kein Western ist. Es ist eine Familiengeschichte, die ebenso gut in einem anderen Land und zu einer anderen Zeit spielen könnte. Choose your partner, skip to Maloo. Choose your partner, skip to Maloo. Choose your partner, skip to Maloo. Skip to Maloo, my darling. Lulu, skip to Maloo. Lulu, skip to Maloo. Lulu, skip to Maloo. Skip to Maloo, my darling. Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Can't find a gal, oh, what'll I do? Skip to Maloo, my darling. I'll find you another one, a pretty one, too. I'll find you another one, a pretty one, too. I'll find you another one, a pretty one, too. Skip to Maloo, my darling. Lulu, skip to Maloo. Lulu, skip to Maloo. Lulu, skip to Maloo. Skip to Maloo, my darling. So klingt es, wenn sie im Quartett singen, was allerdings selten vorkommt. Meist mühen sie sich alleine ab. Zwei sind mehr oder weniger Gesangsprofis, Green und Roberts. Die beiden anderen singen zwar auch, doch selbst Plattenhersteller halten hier eine Vorwarnung für angebracht. So ist auf einer LP-Hülle über den dicken Hoss zu lesen: Und Dan Blocker? Nun ja, er singt. Nicht schön, aber laut, sagt man unter Freunden. The mob broke through the county jail and brung him. And brung him. The mob broke through the county jail and brung him. And brung him. The mob broke through the county jail and to the oak tree down the trail they hung him. Awful, it was awful. At dawn the bells and mournful tones were jangling. Were jangling. At dawn the bells and mournful tones were jangling. Were jangling. At dawn the bells and mournful tones chilled the air where Willie's bones were dangling. Awful, it was awful. Denn Blocker ist sich darüber im Klaren, warum er die Bonanza-Rolle bekommen hat. Ohne meine Größe hätte ich den Hoss nie gespielt. So aber hat mir die große Figur ungeheure Karrierechancen gegeben. Überdimensional war er schon immer gewesen. Mit 14 Pfund galt er als das größte Baby seines Heimatstaates Texas. Inzwischen hatte er es auf ein Gewicht von knapp 3 Zentnern und auf eine Größe von 1,95 Meter gebracht. Die Leute halten ihn für liebenswert, wenn auch hässlich. Ich sage, 90% aller Menschen sind nicht schön. Die meisten Männer sind hässlich und die Frauen reizlos. Ich gehöre eben dazu. Ich bin für Bequemlichkeit geschaffen, nicht für Geschwindigkeit. Mit Geschwindigkeit hat er trotzdem zu tun. Er ist Präsident einer Rennautofirma. Selbst kann er die Renner nicht fahren, er passt nicht hinein. Aber er hält sich für einen erstklassigen Autoexperten und liebt nichts mehr, als an Motoren herumzubasteln. Ansonsten nutzt er die Freizeit auch politisch. Blocker entstammt einer sehr armen Farmersfamilie, der es erst zur Zeit von Roosevelts Sozialprogrammen allmählich besser ging. Diese Erfahrung hat ihn, wie er sagt, zu einem progressiven Liberalen gemacht. Er hat sich für die Bürgerrechtsbewegung engagiert und für die Demokratische Partei Reden gehalten. Seit seiner Kriegszeit in Korea hasst er Gewehre. Und Prügeleien kann er nicht ausstehen. Und was hält er von Bonanza? Er ist stolz, dass Bonanza so großen Erfolg hat, wenn er sich auch über die künstlerische und schauspielerische Qualität keine Illusionen macht. Ich glaube, die Show ist populär wegen der Rollen, nicht wegen der Storys, die manchmal schrecklich sind. Ich habe seit 8 Jahren kein ganzes Drehbuch mehr gelesen. Ich lerne eben meine Texte und tue mein Bestes. Sein gegenwärtiger Vertrag läuft noch 3 Jahre. Dann will er nicht mehr mitmachen. Auch wenn die Serie weiterproduziert wird. Wie ernst das gemeint ist, weiß nur er selbst. Es ist jedenfalls weit entfernt von dem, was Michael Landon vorhat, der kleine Joe. Lenden will noch mehr für Bonanza tun. Er will, wie schon bisher, auch einzelne Folgen schreiben. Und nebenbei natürlich, in der Hoffnung, den richtigen Ton zu finden, Lieder singen. Love, oh love, oh careless love. Love, oh love, oh careless love. Love, oh love, oh careless love. I'll tell you what careless love can do. It's gone and broke this heart of mine. It's gone and broke this heart of mine. It's gone and broke this heart of mine. It'll break that heart of yours sometime. 7 Drehbücher hat Lenden schon bis jetzt verfasst und zum Teil selbst inszeniert. Er scheint ganz in und mit Bonanza zu leben, wie auch aus den Namen seiner Lieblingsschauspieler unschwer zu ersehen ist. Sie heißen Lorne Greene und Dan Blocker. Bevor sich Michael Landon seinen Künstlernamen aus dem Telefonbuch von Los Angeles suchte, hieß er Eugene Orowitz. In seiner Jugendzeit war er ein mittelmäßiger Schüler, aber ein guter Speerwerfer. Er kam linkshändig auf 63 Meter, was ihm Stipendienangebote von einigen Dutzend Hochschulen einbrachte. Er gab Los Angeles den Zuschlag. Eine Armverletzung brachte aber diese Karriere zu einem vorzeitigen Ende. Er schlug sich als Hilfsarbeiter durch und dann hatte er bei Probeaufnahmen Glück. 1959 stieg Eugene Orowitz, nun Michael Landon, für anfangs $500 die Woche bei Bonanza ein. Dass daraus ein Erfolg werden könnte, wollte er zuerst nicht glauben, weil die Ponderosa nur von Männern bevölkert wurde. Landon heute auf die Frage, ob man nicht eine Frau in die Show hineinschreiben solle. Würden Sie eine erfolgreiche Zauberformel aufgeben und sich auf rutschiges Parkett begeben? Wir verkaufen keinen Sex, sondern glückliche Junggesellen. So haben alle Zuschauerinnen das Gefühl, sie könnten notfalls für uns da sein. Was den kleinen Joe selbst angeht, reagieren die Zuschauerinnen aber keineswegs nur mit Fürsorgegefühlen. Ein westdeutsches Fernsehmagazin ermittelte per Straßenbefragung die fast einhellige Forderung, Little Joe könnte ruhig brutaler sein. Brigitte B., Speditionskaufmann. Joe kann ruhig mal einen richtigen Schurken spielen. Langsam hat man von dem braven, lieben Jungen genug. Ute L., Fotolaborantin. Ich würde Little Joe gern mal brutal sehen, denn eine Wildwest-Serie sollte knallhart, aber gerecht sein. Hertha R., Kaufmann. Little Joe kann auch mal eine brutale Rolle spielen, denn eine Western-Serie soll nicht zum Einschlafen da sein. Auf Berliner Straßen wurden zumeist andere Meinungen geäußert. Ach, es ist eigentlich so ganz gut. Für die Jugend ist es nicht schön, dass sie zu brutales Zeug sehen. Wir haben genug Brutalität ja, hier, also wir brauchen nicht mehr. Brutaler? Nö. Der gefällt mir so, wie er ist. Ja, nicht, es braucht ja nicht mehr Brutalität gezeigt werden, als wie nötig. Nicht, das würde ja verrot ja bloß nicht. Geht um Little Joe. Solltet ihr ein bisschen brutaler sein? Ja, vielleicht ein bisschen. Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, denn ich bin nicht für Brutalität. Nee, nein. Der ist ja der Kleinste und der muss ja gerade vernünftig sein in der Beziehung. Anders darf er nicht sein. Doch, ja, ein bisschen stürmischer. Der ist gut so, wie er ist. Wieso muss er dann immer brutal sein? Ich mag keine brutalen Männer. Ich finde, so wie er ist, könnte er bleiben. Ich finde den so, ist er gut. Ich finde ihn so gut. Muss ich erst mal überlegen, welcher das ist. Der Little Joe ist der Jüngste. Ach, der Jüngste? Nein, nein, nein, nicht brutaler. Ich habe ihn ja persönlich noch nicht kennengelernt. Im Film, das täuscht. Ich meine, so wie er spielt, sollte er brutaler spielen? Oder sollte er so sein, wie er ist? Ach nö, dann kann er so bleiben, wie er ist. Fragen wir auch die Leute von der Ponderosa. Was meint der deutsche Ben Cartwright? Es ist immer schade, dass nach der Brutalität geschrien wird. Ich finde, brutal dürfte er auf keinen Fall sein für meine Begriffe. Er muss richtig sein, energisch sein. Brutal ist nicht schön, finde ich. Und was sagt Candy, der seit einiger Zeit die Leute auf der Ponderosa verstärkt? Nein, das glaube ich nicht, weil doch die Serie Bonanza selbst keine Brutalität ausstrahlen möchte, sondern sich schon selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen möchte, den sogenannten Wilden Westen. Und da ist so eine Figur wie Little Joe außerordentlich wichtig, um ein bisschen einen Menschen, einen Jungen auch mal mit reinzubringen. Mit der neuen Rolle, mit Candy, wollte Produzent Dorthort dem Wunsch nach etwas mehr Härte entgegenkommen. Wir brauchten endlich auch Konflikte. Während die Cartwrights für die sanfte Lösung sind, haut Candy zu, wenn es drauf ankommt. Candy hatte seine Bildschirmpremiere in Amerika vor knapp 2 Jahren. Er heißt als Schauspieler David Kennery und ist, wie ein Reporter berichtete, als einziger noch mit Elan dabei. Seine beim Football gebrochene Nase lässt ihn in dieser Rolle besonders glaubwürdig erscheinen. Aber tatsächlich ist Kenry alles andere als ein Raubein. Er studierte auf dem Konservatorium von Cincinnati, wurde Musiklehrer und hat keinen größeren Wunsch, als Verdi und Wagner zu singen. Die Möglichkeit ist ihm nicht grundsätzlich genommen, denn er gibt einen Berufsspieler, der auf der Ponderosa aushilft. Mit anderen Worten, er kann jederzeit wieder aus Bonanza verschwinden, ohne eine nationale Tragödie heraufzubeschwören. Im Gegensatz zu Pernell Roberts, als er sich seinerzeit weigerte, weiterhin ein braver Sohn Adam zu sein. Roberts war beim Publikum so beliebt wie die anderen Cartwrights auch, aber er war von Anfang an ein Außenseiter im Quartett. Ihm missfielen gerade jene Elemente, die offenbar zum Erfolg von Bonanza beitrugen. Er vermisste größere Frauenrollen. Er fühlte sich durch die Festlegung auf einen Viertelcharakter als Schauspieler nicht gefordert. Und schließlich hielt er das Bonanza-eigene, an Familie, Besitz und Boden orientierte Gemeinschaftsgefühl für Täuschung und Schwindel. Dortort und sein Stab unternahmen verzweifelte Versuche, sich Adam zu erhalten. Es musste für die Bonanza-Gemeinde ein Schock sein, wenn einer der Cartwrights die unauflöslich scheinende Männerfamilie verlassen würde. Aber mit Beginn der Herbstsaison 1965 schied Roberts aus. Kopfschüttelnder Kommentar von Lorne Greene. Der Junge hat Millionen verschenkt. Der Gedanke, Adam bei dieser Gelegenheit sterben zu lassen, war freilich indiskutabel. Denn, so David Dortort, die Zuschauer sind den Cartwrights so treu, dass sie von der Familie allgemeine Trauer erwartet hätten. Vater Ben und die Brüder erwähnten zur Beruhigung des Publikums hin und wieder, Adam sei auf Reisen oder er studiere irgendwo. Die Bonanza-Autoren erhielten strikte Anweisung, die Geschichten so anzulegen, dass Adam jederzeit wieder eingebaut werden könnte. Und diese dramaturgische Regel galt nicht nur für die erste Saison ohne Adam. Noch Anfang dieses Monats ließ NBC auf die Frage nach dem Werdegang von Pernell Roberts seit seiner Bonanza-Flucht erklären, die Rolle des Adam ist niemals aus Bonanza herausgeschrieben worden. Adam ist lediglich auf eine Reise nach San Francisco gegangen und könnte praktisch jederzeit zurückkehren. Nochmals, NBC besteht darauf, dass an sich der Charakter immer noch in der Sendung existiert, wenn er auch im Moment als Person nicht auftritt. Tatsächlich aber rechnet kaum jemand damit, dass Roberts, der zurzeit in Spanien den Film Four Road Out dreht, wieder zu den Cartwrights zurückkehrt. Seine Abneigung war zu groß geworden. Die Drehbücher, sagte er damals der New York Times, hätten die Qualität von Volksschullesebüchern. Der Fernsehgesellschaft fehle es an Einfallsreichtum, sie schrecke vor Geschichten mit mehr Auseinandersetzungen und Konflikten zurück. Sicher, er verzichte auf Einkünfte bis zu $1 Million jährlich, aber... Das ist es wert, wenn man nicht mehr in einer Show mitmachen muss, in der nur von den Pferden wirklich etwas verlangt wird. Soweit Pernell Roberts. Und so singt er. In the pines, where the sun never shines, and you shiver when the cold wind blows. Tell me why you went away without even saying goodbye. You caused me to grieve, you caused me to moan, you left me Friedrich Schütter ist als Ben Cartwright schon Veteran. Macht es ihm noch Spaß? Sehr viel Spaß, zumal es sich um einen guten Schauspieler handelt, den ich synchronisieren darf, den ich inzwischen auch persönlich kennengelernt habe und ihn nun noch viel lieber spreche als vorher. Es war eine sehr erfreuliche Begegnung. Lorne Greene, soweit ich ihn habe kennenlernen können, ein fabelhafter Kollege, ohne irgendwelche Allüren, ohne Star-Allüren, ohne eingebildet zu sein. Ein sehr einfacher Mensch, der genau das auch privat ausstrahlt, was er vom Schirm ausstrahlt. Und ich glaube, das ist sein Erfolg. Spricht er lieber in harten oder in mehr sentimentalen Stücken? Das kommt ganz drauf an. Ich glaube, ich spiele sie beide gleich gern. Es kommt drauf an, wie die Aktionen sind und wie also Lorne Greene reagiert oben. Und in dem Augenblick, wo es eine Aufgabe wird, macht es eben Spaß. Und ich finde, Ich mag deswegen beide Möglichkeiten gerne, es gibt sogar noch mehr Möglichkeiten, weil dadurch die Monotonie der Darstellung oder des Sprecherstils vermieden wird. Sonst wird es eine Masche und vor dieser Masche muss man sich nicht nur als Darsteller hüten, auch als Synchronsprecher. Welche Rolle auch immer Friedrich Schütter heute spricht, er wird meist als Ben Cartwright erkannt. Und in den USA ist die Gleichsetzung der Schauspieler mit ihren Rollen noch ungleich stärker. Viele Zuschauer halten sogar die erfundenen Gestalten der Cartwrights, die Ponderosa und alles sonstige Zubehör, für echt. Dan Blocker berichtet, dass er mindestens 100 Mal von Leuten angesprochen wurde, deren Verwandte die alten Cartwrights angeblich gut gekannt hatten. Ein alter Kauz wollte sich einmal $20 von mir leihen, weil er als junger Mann Vorarbeiter auf der Ponderosa gewesen war. Lon Green hatte eine noch verblüffendere Begegnung. Voriges Jahr bat mich eine ältere Frau um ein Autogramm. Sie betrachtete es lange mit Tränen in den Augen und sagte dann, »Mr. Cartwright, Sie haben nicht nur große Ähnlichkeit mit Ihrem Vater, Sie schreiben auch wie er.« Something stirs within my heart when I see the evening star by the campfire's glow. You can hear me singing low as I play my blue guitar. When I find some resting place after days of riding far by an old cow town, just before I lay me down, then I play my blue guitar. Hunderttausende sind seit 1959 durch die Lake Tahoe-Gegend, den Schauplatz von Bonanza, gezogen, um die nicht existierende Ponderosa zu suchen. Um den umherirrenden Cartwright-Verehrern ein Ziel zu geben, haben die Filmleute in der Nähe von Reno eine Ponderosa und ein kleines Virginia City eigens für Touristen gebaut. Sie wurden vor einem Jahr eröffnet. Eine 250.000 Menschen hat sie gegen $1 Eintritt innerhalb eines halben Jahres besucht. Gedreht wird hier allerdings nie. Zu Außenaufnahmen zieht die Bonanza-Armee 2-mal im Jahr hinaus nach Nevada und Nordkalifornien. Der große Rest wird auf dem Paramount-Filmgelände gedreht, das im Süden von Rosa Bungalows und im Norden vom Friedhof von Hollywood begrenzt wird. Die 40-Stunden-Woche ist für die Hauptdarsteller selbstverständlich. Und auch während der Arbeitszeit sind sie keineswegs immer in Aktion. Sie treten nur vor die Kamera, wenn keine Doubles verwendet werden können. Und wenn sie schon einmal ein kurzes Stück reiten müssen, dann nur auf ausgesucht zahmen Pferden. Der Gedanke an eine Verletzung kann den Produzenten den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Das Wochenende wird für Nebenbeschäftigungen und Publicity-Reisen genutzt. Besonders gefragt ist natürlich Lon Green, der alte Ben. Er fliegt und fährt pro Monat rund 25.000 Meilen durch die Staaten und manchmal auch ins Ausland. So Anfang dieses Jahres nach Deutschland, als er den Bambi-Preis einer Fernsehzeitschrift für die beliebteste Fernsehserie entgegennahm und sich den Fotografen im bayerischen Trachtenumhang präsentierte. Lon Green als Ben Cartwright, für ein Millionenpublikum der amerikanische Rancher und Familienvater, stammt in Wirklichkeit aus Kanada, war ein sehr bekannter Rundfunksprecher, im Krieg galt er als die Stimme der CBC, der kanadischen Rundfunkgesellschaft, und wirkte bei vielen Shakespeare-Aufführungen in Ontario mit. Weil aber die Möglichkeiten für Schauspieler in Kanada begrenzt sind, ging er nach Hollywood. Green spielte auch in den USA Theater, erhielt etliche zunächst kleinere Film- und Fernsehrollen und machte außerdem Plattenaufnahmen. Als Ben Cartwright wurde Green eine der populärsten Gestalten, die je im Showbusiness zu Erfolg kamen. Er hat den Produzenten dazu gebracht, die Rolle des Ben so zu verändern, wie er sie haben und spielen wollte. Und wenn seine Verehrer ihn mit Ben Cartwright identifizieren, ist das gar nicht so falsch. Die Autoren der Sendereihe sehen mich heute so, wie ich mich von Anfang an sehen wollte. So, wie die Zuschauer mich haben möchten. Green hat 10 Jahre lang nichts anderes als Ben Cartwright gespielt. Er hat, wie der Kritiker Lloyd Shearer schrieb, sein ganzes Talent, seine Energie, seine tiefste Überzeugung in diese Rolle eingebracht, bis er schließlich in einer Art Transmutation eine Mischung aus beiden, aus Green und Cartwright wurde. David Dortort hat es so beschrieben. Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie Lorne Greene im Laufe der Jahre Ben Cartwright wurde. Er wurde auch für die anderen Schauspieler eine Vaterfigur. Wenn Blocker oder Lenden Probleme haben, sprechen sie mit ihm, als ob er wirklich ihr Vater wäre. Es ist für jeden von uns schwierig zu sagen, wo Lorne Greene aufhört und Ben Cartwright beginnt. Zu dem Gefühl, tatsächlich ein Übervater, eine Weltvaterfigur geworden zu sein, trugen nicht zuletzt die Berge von Zuschauerpost bei. Vorwiegend Briefe von Mädchen und Frauen, die ihn in dieser Rolle ansprechen, die sich über ihre eigenen Väter und Ehemänner beklagen und um Rat fragen. Eine Zuschauerin aus Washington. Der Ärger mit meinem Mann ist, dass er brüllt wie ein Löwe und mutig ist wie eine Maus. Wenn er nur ein bisschen von dem Mumm hätte, den Sie in der letzten Sendung gezeigt haben, würde ich ihn nicht verlassen. Beim Thema Frauen allerdings lässt sich wieder einwandfrei zwischen zwei Personen unterscheiden. Auf das glückliche Eheleben von Lorne Greene muss Ben Cartwright bekanntlich verzichten. Immerhin ist in einigen Bonanza-Episoden die Herkunft von Hoss, Adam und Little Joe geklärt worden. Den Bonanza-Boom haben viele genutzt, nicht nur Schlagersänger und Plattenfirmen. Es gibt Bonanza-Kinderbücher und Wildwestkneipen namens Bonanza und Ponderosa. Darüber haben im vorigen Jahr sogar Gaststättenbesitzer vor Gericht gestritten. Die Cartwrights sind auch längst parodiefähig. Im Schwabinger Vorstadtbrettl traten Dieter Hildebrand als Little Joe und Bill Ramsey als Hoss auf, Bonanza im Bayerischen Wald. Es gibt Bonanza-Hüte, wie Hoss sie trägt. Es gibt die Cartwrights in Puppenformat. Und man kann auch für einen halben Hunderter eine Ponderosa-Kutsche samt Pferdchen kaufen. Zu der Ponderosa reiten wir, zu den Bergen, die so weit von hier. Glück und Segen soll uns begleiten, wenn wir durch die Steppe reiten. Zu der Ponderosa reiten wir. In den Bergen suchen wir nach Gold, wo es stürmt und wo der Donner grollt. Fürchten kein Indianer, nicht Apachen, Mohikaner, unser allerbester Freund, das ist der Colt. Und die Cartwrights reiten noch immer. In Deutschland mindestens bis zum 31. August, dann sollen sie absitzen. Ob man sie lässt? Im vorigen Jahr zu dieser Zeit hatte das zweite deutsche Fernsehen schon einmal Bonanzas Ende angekündigt. War aber der Protestflut dann nicht gewachsen. Bonanza darf nicht sterben, revoltierte das Publikum und rettete den Cartwrights das Leben, vorläufig. Wird es diesmal ähnlich kommen oder ist die Nachfrage geringer geworden, wie Meinungsbefrager ermittelt haben wollen? Dann wird, wie schon für den vergangenen Herbst vorgesehen, Bonanza durch Big Valley, das große Tal, ersetzt. Schauplatz ist wieder Amerikas Westen. Im Mittelpunkt steht wieder eine Familie, ihr Oberhaupt eine Witwe. Sollten Deutschlands Fernseher aber je dieser Frauenherrschaft überdrüssig werden und wieder Sehnsucht nach Ben Cartwright bekommen, für Nachschub ist reichlich gesorgt. In den USA hält Bonanza nach der letzten Umfrage den dritten Platz unter allen Shows. Und auf die Frage, ob ein Ende von Bonanza abzusehen sei, gab NBC dieser Tage eine klare Antwort. Sie lautete nein. Die Bonanza-Story. Auf Spurensuche im tugendhaften Milden Westen. Christine Gerlach, Edgar Ott und Jürgen Thurmann, Sprecher. Erika Türk und Gerd Puhlmann, Schnitt und Ton. Heinz Junge, Aufnahmeleitung. Horst Kinscher und Dieter Koch, Redaktion. Tschüss, Adam! Die Western-Serie Bonanza, Fernsehkult der 60s. Ein Stück Fernsehgeschichte sendete mit diesem Feature im RIAS im Jahr 1969 unser Autor Dieter Koch.